Bring mir Cognac auf die Suite. Bring mir Whisky auf die Suite. Bring mir Champagne auf die Suite. Hab mich in die Suite hier verliebt. Bring mir Cognac auf die Suite. Bring mir Champagne auf die Suite. Bring mir Whisky auf die Suite. Tut mir leid, hänge nur noch in der Suite ab. Private, Champagne, exclusive meine Suite, ja. Marmor, Boden, selbst aus. Und jetzt wollen sie alle auf einmal auch. Tut mir leider leid, ich hab bei euch nur Schall und Rauch. Hör hier oben nix, nur den Zimmerservice, wenn er wieder klopft. Ja, ich bin einfach gestört, Bitch. Hänge in der Suite. Wie die ganze Suite. Monatelang in der Suite. Zeit, dass ich hier einziehe. Bring mir Whisky auf die Suite. Bring mir Cognac auf die Suite. Bring mir Whisky auf die Suite. Bring mir Champagne auf die Suite. Hab mich in die Suite hier verliebt. Bring mir Cognac auf die Suite. Bring mir Champagne auf die Suite. Bring mir Whisky auf die Suite. Mit übelstem Ausblick über der ganzen Stadt. Häng hier ab, bei Tag und bei Nacht. Handy aus, Telefon macht Scheißgeräusche. Ruf den Zimmerservice an, ey, bring mir Cognac. Bring mir aus und bring mir Muscheln, ey. Lass mal bitte hinter meinem Rücken das Getuschel, ey. Ja, die Suite kostet pro Nacht eine Monatsmiete. Zeit, hier endlich einzuziehen. Hänge in der Suite. Hänge in der Suite, hänge in der Suite. Hänge in der Suite, hänge in der Suite. Hab mich in die Suite. Bring mir Cognac auf die Suite. Bring mir Whisky auf die Suite. Bring mir Champagne auf die Suite. Hab mich in die Suite hier verliebt. Bring mir Cognac auf die Suite. Bring mir Champagne auf die Suite. Bring mir Whisky auf die Suite. Hab mich in diese Suite hier verliebt. Bring mir Cognac auf die Suite. Bring mir Whisky auf die Suite. Bring mir Gin auf die Suite. Hab mich in diese Suite hier verliebt. Hab mich in die Suite hier verliebt.